Wenn man Quotenrap verboten hätte, zogen nicht so viele reale Leute aus der Meute, die sich freute, doch zu spät für die Masse, die verpasste, sich dagegen zu streben. Was ich hasse, die Tatsache, hey, sie wollen so leben, hey, sie wollen nichts geben, nur erleben. Ja, von wegen, sie werden eingehen, das werden sie einsehen. Spätestens dann, wenn ich sie in meine eigene Talkshow einrede. Ich so geht's bei Neda, der schwarze Bayern bebt. Ich rüttel an Fassaden, schüttel Maskeraden, die haben und taugen nix. Das ist mein Manifest, genau. Ja, alles nur ein fauler Zaubertrick. Wer's nicht glaubt, schickt ne Postkarte an mich. Ich empfange dich dann in meiner Talkshow. Let's make a talk, yo, das Niveau. Aber heute mal richtig tief, tja, ist halt so. Einfach richtig mies, ist halt angesagt. Danach wird nachgefragt und dann zugemüllt den ganzen Tag. Bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, wir sehen uns später, ja. Egal wo wir sind, bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, zweifellos, ernsthaft, gewiss, mein Kind. Keiner weiß, wie es ist, aber es ist nun mal so. Ich nehm Bleistift und Zettel, sonst vergess ich sowieso. Ich brauch ihn nicht immer, hab nicht immer einen Plan. Doch wie schlimmer das Gewimmer, ich soll endlich losfahren. Doch ich bin im Fieberwahn, meiner Bahn. Fang dann mit meiner Arbeit an, wenn ich gerade kann. Und das ist, wenn andere schlafen, ist, wenn sie essen, ist, wenn andere tagen und auch, wenn sie sich messen. Ich hab genug zum Fressen, höre ich jeden Tag genug. Ich bin hier, um euch zu testen, wer kennt den Unfug? Dem Missmut bei fast jedem tut er kleben an der Sohle wie ein Kaugummi, von wegen, es ist nur der Alkohol. Denn in der Früh beim Bäcker, da hält keiner was dagegen. Es fängt an mit dem Gemecker und nicht einmal verlegen. Werden hier breit getreten, sind dort dann vertreten. Ja, ihr wisst schon wo, bei den Musikinterpreten. Du willst es auch noch wissen, was auf meinem Zettel stand. Geh zum Bäcker, halt die Klappe und fang gar nicht erst mit an. Wir sehen uns ganz bestimmt, wir sehen uns später, ja. Egal wo wir sind, bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, zweifellos, ernsthaft, gewiss, mein Kind. Bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, wir sehen uns später, ja. Egal wo wir sind, bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, zweifellos, ernsthaft, gewiss, mein Kind. Wiederbelebung ist unsere Aufgabe. Hörst du, was ich sage? Vielleicht bin ich eine Plage. Doch frage ich mich, manchmal ist das ziemlich beschissen. Heutzutage zahlt man ja schon für sein Wissen, sein Talent. Tut mir leid, das kann nicht mehr gefördert werden. Bizarr, wenn sie dafür auch noch befördert werden. Ich zieh einen Schlussstrich, hab keine Lust mehr. Schmeiß die Glotze an und fühl mich dann erst so richtig leer. Und fühl mich dann erst so richtig leer. Bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, wir sehen uns später, ja. Egal wo wir sind, bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, zweifellos, ernsthaft, gewiss, mein Kind. Bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, wir sehen uns später, ja. Egal wo wir sind, bis später, ja. Wir sehen uns ganz bestimmt, zweifellos, ernsthaft, gewiss, mein Kind.